Halbstarteten kam. Oh ja, du stehst im Weg, also geh, du Hure, ich bin hart. Mein Rap startet den Kampf. Oh ja, du stehst im Weg, also geh, du Hure. Junge Rapper duellieren sich, dieser Kampf wird das Alpha und das Omega. Ich heb mein Schwanz in die Luft und er hängt nur so rum. Er fällt in die Schlucht, tausend Rapper halten sich daran fest. Welch ein Freudfest, alle Rapper hängen mir an den Klöten. Die Langeweile trüb ich will nicht mehr töten. Nein, ich bin viel zu intelligent, denn mein Wortschatz beinhaltet mehr Wörter als du kennst. Du willst mich dissen, Junge, lass es lieber sein. Bei solchen Sachen hab ich mich schon immer so gelangweilt. Denn ich bin das Nonplusultra. Ihr wollt mich stoppen, ich sag nein, du Loser. Gacka wie ein Truthahn. Das kommt gut an, doch ich bin ein cooler Karlsruher. Diese Leistung, die ich habe, hast du leider nicht. Deswegen fick ich dich in Raum und sei du kleine Bitch. Ich bin hart, mein Rap startet den Kampf. Oh ja, du stehst im Weg, also geh, du Hure. Ich bin hart, mein Rap startet den Kampf. Oh ja, du stehst im Weg, also geh, du Hure. Du gehst unter den Rock von dem She-Mail, während ich es filme und bei YouPorn dein Gesicht sehe. Die Gesichts-OP brachte leider nicht viel. Ich meine, der Chirurg hat dir viel zu lachen. Wie kann es sein, dass du denkst, du hast es drauf? Junge, komm mal wieder runter, lass die Drogen einmal aus. Ich bin hauptsächlich direkt auch zu dir. Du bist für mich wie ein Insekt. Batz, Klappe zu, yeah. Ich bin ein Hip-Hopper, nenn mich Big Papa. Du fickst einen Doppelwopper, der mein Ficken aus stottert. Ich bin der Rhymer, mein Rap hat Bad Words. Du bist der Sesselfutter, dessen Rap man nachfurzt. Ich bin wie Elvis, ich werde zu Legende. Denn wenn ich komme, heißt es Ende Gelände. Und wenn ich schände, dann nur dein Grabmal. Ey Junge, wart mal, das wird zu hart, ja. Ich bin hart, mein Rap startet den Kampf. Oh ja, du stehst im Weg, also geh, du Hure. Ich bin hart, mein Rap startet den Kampf. Oh ja, du stehst im Weg, also geh, du Hure. Viele Leute sagen, dass ich mich so anhöre, als wäre ich erkältet, weil die Nase dröhnte. Wisst ihr was? Fickt euch, ihr Spasten. Was Rap betrifft, hab ich mehr auf dem Kasten. Hörst du die Lines, diese Power hab nur ich. Denn meine Stimme erhebt sich. Wäre ich auf dem Index, wäre ich verboten. Viele Leute haben schon die Hände gegen mich erhoben. Ich bleib oben, geh nicht unter, ich bleib hart. Ich mache auch nicht alles, nur weil ihr Fotzen es sagt. Denn ich spitze jeden Track aus dem Ärmel wie ein Zauberer. Wäre ich ein Zauberer, wärt ihr nicht mehr da. Das hier ist kein Kinderfest, halt mal deine Kinder fest. Das hier ist Rap-Stigmata, wo bleibt der Exorzist? Sie rasten aus und haben Mama schon vergraben. Ich konnte nicht wissen, dass sie in Besessenheit geraten. Ich bin hart, mein Rap startet den Kampf. Oh ja, du stehst im Weg, also geh, du Hure. Ich bin hart, mein Rap startet den Kampf. Oh ja, du stehst im Weg, also geh, du Hure. Ich bin hart, mein Rap startet den Kampf. Oh ja, du stehst im Weg, also geh, du Hure. Ich bin hart, mein Rap startet den Kampf. Oh ja, du stehst im Weg, also geh, du Hure.